So wird denn das Unterscheidliche am besten hervortreten in dem Sprüchlein: Arischer Wille wächst in der Stille, jüdisches Wollen hebt sich im Rollen. Dieses Wollen aber führt zur Bewegung, alle Bewegung hin wiederum in ihrem Zusammentreffen mit Widerständen ein Bewegtes nach sich zieht, das, wenn es die menschliche Seele ist, als Bewogenes angesprochen werden kann. Wo aber solch Bewegtes, da ist zum Unterschiede von Tun und Tat Handeln und Handel zu finden. Auch Tun und Handel sind ursprünglich verwandte Worte, doch aber wird das Zweite gar bald zu beweglichem Handel hinübergefärbt, wie Tun zur zugreifenden Tat. Wo aber Handeln, da ist allemal Vergewaltigung, Foppen, Täuschen und Beschwindeln zu Hause, dieweil einzig und allein mit diesen Gaben des Bewegens der Handel als Selbstzweck über das bescheidene Vermittlertum hinausgedeihen kann. Wo aber dieser überwuchert, da muss unweigerlich für diejenigen, an denen er sich erprobt, Entlebendigung eintreten. Gerade diese Entlebendigung aber, und es aus dem gesamten Verlaufe unseres Buches zu verstehen, ist dessen wichtigste Aufgabe, ist der Wunsch und Wille des seltsamen Gottes dieses einzigartigen Volkes, der ja die übrigen Völker der Erde seinen Auserwählten zur Vergewaltigung nun einmal preisgegeben hat. Wo dieser seltsame Gott aber waltet, da eben ist jüdisches Wollen zu Hause, das ihm gemäß ist und ihn sich ja zu erschaffen gewusst hat. Und so steht denn der arischen Geisteskette, wie wir sie früher gegeben haben, folgende jüdische gegenüber: Wo Wollen, da Bewegung, wo Bewegung, da Bewegtes, wo Bewegtes, da Handeln, wo Handeln, da Entlebendigung, wo Entlebendigung, da Gott, wo Gott, da Wollen. So möge denn folgende Tabelle dem sinnigen Beschauer zu vergleichender Gegenüberstellung verhelfen. Bemerkung Unglaublichkeiten.com: Die folgende Tabelle befindet sich ebenso wie die Grafiken dieses Buches in dem beigehängten PDF-Formular. Weiter im Text. Dass nie und nirgends die Geisteskette der einen sich mit der anderen Struktur berührt, ist demnach das ganze Weltbild, wie es von der einen oder der anderen Seite in Erscheinung treten könnte, das antipodisch andere geradezu ausschließt, ist klar. Und so haben wir denn hier ohne Liebe und Hass in der reinen Klarheit des Erkennens jenes Entweder-Oder im Geistesleben vor uns, angesichts welches es sich zu entscheiden heißt, zu entscheiden in jenem Sinne, dass, wenn wir die Wahl für die arische Weltgestaltung getroffen haben, es uns klar bewusst sein muss, dass dieselbe nur erreicht werden kann bei völliger Ausschaltung der jüdischen Weltordnung, dass wir also hier mit Konzilianz, mit Konzessionen, mit Leisetreterei, mit Nachgiebigkeit, mit Halbheit und der beim Deutschen so trostlos festzustellen geistigen Feigheit und mangelnden Zivilcourage auch alles aufgäben, was es zu bewahren gelte, und die jüdische Weltordnung unweigerlich zur Entfaltung käme. Der Jude ist sich dieses Entweder-Oder viel deutlicher bewusst und weiß im Kleinen und Kleinsten dafür Sorge zu tragen, dass keinerlei Lücke, Halbheit oder Nachgiebigkeit die feste Verfugung seiner Welt verstöre und erschüttere. Hat dem Arier bislang, dank seinem metaphysischen, spekulativen und sekundären Führern, die Einsicht in den Ernst und das Unerbittliche dieses furchtbaren Kampfes gefehlt, so wird nunmehr, wo die klare Erkenntnis jenes unerbittliche Licht verbreitet, das den einzig gangbaren Weg und das einzig mögliche Ziel der Wiederauferstehung in deutscher Helligkeit erschauen lässt, die vorfixierende Kraft des Willens nicht mehr im Ungewissen zu schwanken und abzuirren brauchen, sondern Weg, Ziel, Tat und gottgewolltes Leben dem deutschen Volke erstreiten helfen. Da aber heißt es für das gesamte deutsche Volk, aus dem allzu lange von seinen Führern nicht verscheuchten, sondern geradezu ängstlich behüteten Schlafe zu erwachen, das Gegenwärtige zu erfassen und das Unzeitgemäße und lebenszerstörende Sinnieren und Grübeln bleiben zu lassen, da heißt es begreifen, dass das Zusammensitzen im Kreise der Seinen, das sich vergattern gegen den Feind, wobei dieselbe obendrein stets Gelegenheit findet, seine Spione innerhalb der deutschen Vergatterung nach freiem Belieben schalten und walten zu lassen, nicht mehr an der Zeit ist, sondern dass es Not tut, den Feind aufzusuchen und aufzuscheuchen überall dort, wo man ihn bis zu diesen Tagen kampflos gewähren ließ. Es heißt, ihm die bislang unverstandenen Waffen der Beschwindelung und Verwirrung zu entreißen und auf allen Gebieten, wo heute noch die Gesetze der Beweglichkeit kritiklos hingenommen werden, die dem fassenden Geiste gemäßen Gesetzlichkeiten aufzurichten. Faulheit, Resignation, Schlappheit und Traumseligkeit sind nicht mehr am Platze und die Entlebendigung des Geistes, die beim sekundären Menschen darin besteht, dass ein Gefasstes nur in Worten zutage tritt, anstatt zum gebieterischen Kommandorufe an den Gesamtorganismus zu werden und mithin die Tat zu gebären, muss ein Ende nehmen. Als jenes fürchterliche Unheil des heranrückenden Eisberges, vor dem es kein Entrinnen geben konnte, jenen so tragisch berühmt gewordenen Dampfer Titanic traf, da war es ein erschütternder, ein herzbewegender, ein erhebender Todesmut, wie ihn gerade arisches Gottvertrauen nicht gewaltiger zu zeitigen vermöchte, da die Bordkapelle jenes dem Untergang geweihten Schiffes mit voller Inbrunst und durch nichts zu verstörender Hingabe den Choral »Näher, mein Gott, zu dir« anstimmte. So zu sterben, so in gemeinsamem Fühlen sich eins zu wissen mit den Gefährten, mit der Allmacht, die ein unabwendliches Ende bereitet, ist so groß, so erhaben, ist Gott begnadet. Wenn aber ein ganzes Volk, dem der Untergang droht, der Untergang nicht von einer feindlichen, übermenschlichen Naturkraft außerhalb, sondern der Untergang von Menschen, die zu gemeinsamer Fahrt auf gemeinsamem Fahrzeuge eingeschifft sind, nichts anderes und nichts Besseres weiß, als im Chor und Chorgesange tatenlos Zusammengehörigkeit und werkunfähiges Gottvertrauen zu verkünden, dann ist ein solches Volk reif zum Untergange und verdient auch nichts Besseres, als ihn zu erleiden. Denn nicht gilt es, kampflos sich aneinander zu schließen und den Gott über uns zu Hilfe zu rufen, sondern es gilt, den Gott in uns zu entdecken und den Feind, der das Staatsschiff erobert, das Leckwerden geduldet und befördert, die Lenker verjagt hat und das Steuer führt zu geplanter Strandung, allüberall zu vertreiben, wo er festen Fuß gefasst hat, wenn es Not tut, über Bord zu werfen oder in Fesseln zu legen, in fieberhafter Arbeitsentschlossenheit die Lecke zu dichten und das eingedrungene feindliche Element auszupumpen und nun selber die Steuerung zu übernehmen und den der Fahrtrichtung gemäßen Kurs einzuschlagen. Das Judentum aber, vergessen wir es nie, ist keine über das Deutschtum hereingebrochene Naturgewalt, der es wehrlos erliegen müsste. Es sind Menschen, anders geartete und gegensätzliches und gesetzliches wollende Menschen, derer deutscher Wille, deutsche Tat und der alte deutsche Gott, der wohl noch immer am Leben ist, Herr zu werden vermögen. Dann wird das deutsche Schiff auch wieder von einem seiner selbst und seines innersten Wesens bewusst gewordenen Steuermannen den deutschen Kurs zum rettenden Hafen geführt werden können. Aber freilich, nur der wird Steuermann sein können des schier gesunkenen deutschen Schiffes, der da in der Bemannung, den verkappten Feind mitten unter den Seinen zu erkennen und unbarmherzig auszuscheiden wissen wird. Nur der wird Steuermann sein können, der in gleicher Liebe und in gleichem Verständnisse all die vielen, so mannigfaltig bei der Bedienung und Wartung des Fahrzeuges Tätigen umfängt und nimmer dulden wird, dass die eine Gruppe auf Kosten der anderen gepflegt werde und weiß, dass nur im Wohlergehen und den gewahrten Rechten eines jeden Einzelnen ein organisches Ganzes in lebendigem Ineinanderarbeiten bestehen und gedeihen kann. Dazu aber bedarf es des Vertrauens und des Glaubens aller, die der Steuerer nur erlangen kann, wenn seine Helfer zu bewirken wissen, dass die gesamte Bemannung ihn sieht und erkennt als den geborenen und von Gott gesandten Führer. Solchen Führers Willen dienen aber heißt, dem bislang stumm gewesenen und durch ihn erst laut und deutlich gewordenen Gesamtwillen des ganzen deutschen Volkes sich unterordnen und dienen.